Die Karthager fanden sogar Gefallen an einigen römischen Freizeitaktivitäten. Gladiatorenkämpfe mochten sie nicht besonders, aber sie liebten das Theater. Die Römer waren nämlich große Theaterfans und deshalb hatten sie in Karthago, als sie es wieder aufbauten, ein Theater errichtet. Darin führten Schauspieler, die extra aus Rom geholt wurden, besonders beliebte Stücke auf. In Scharen strömten Römerinnen und Römer, Karthagerinnen und Karthager in die Aufführungen. Gemeinsam sahen sie sich Tragödien an und weinten, wenn Kinder von ihren Müttern getrennt wurden. Gemeinsam besuchten sie Dramen und applaudierten, wenn die Guten die Bösen besiegten. Und gemeinsam hockten sie in Komödien und grölten vor Lachen, wenn jemand auf der Bühne pupste. Und so wurden die Karthager den Römern immer ähnlicher. Aber auch die Römer lernten viel von den Völkern, die sie eroberten. Eine Sache, die sie auf diese Weise kennenlernten, war das Theater. Moment, hieß es nicht gerade, dass die Römer große Theaterfans waren und das Theater nach Karthago gebracht hatten? Ja, stimmt schon. Aber trotzdem wurde das Theater nicht in Rom erfunden. Die Römer waren gut im Kämpfen, nicht im Theaterspielen. Es waren die Griechen, die das Theater erfunden hatten. Aber als die Römer griechische Städte wie Athen und Ephesos eroberten und sahen, wie viel Spaß die Griechinnen und Griechen in ihren Theatern hatten, bauten sie sich in Rom auch schnell eins. Sie heuerten griechische Schauspielerinnen und sogar griechische Schriftsteller an und ließen sich von ihnen Stücke schreiben. Die Menschen in Rom scherzten, dass die Griechen Rom mit ihrem Theater eroberten, nachdem Rom die Griechen mit dem Schwert erobert hatte. Das Theater wurde immer beliebter im Römischen Reich und gelangte schließlich nach Karthago. Übrigens standen nicht nur Griechinnen und Römer auf der Bühne und schrieben Stücke. Einer der besten Stückeschreiber des Römischen Reiches kam aus Karthago. Wir kennen seinen Geburtsnamen nicht, aber wir wissen, dass seine Mutter eine Sklavin war. Als Junge wurde er an einen reichen Römer namens Terentius Lucanus verkauft und seitdem hörte er auf den Namen Sklave des Terentius Lucanus, abgekürzt Terenz. Terenz war so schlau und lernte so perfekt Latein, dass sein Herr ihn freiließ. Schon als Jugendlicher war Terenz vom Theater fasziniert. Vielleicht gefiel es ihm deshalb so gut, weil auf der Bühne selbst Sklaven für kurze Zeit in die Rolle eines Königs schlüpfen konnten. Schließlich begann Terenz selber zu schreiben. Seine Stücke wurden in vielen Städten aufgeführt, sogar in Rom. Seine erfolgreichsten Stücke hatten eines gemeinsam. Die Hauptfigur war ein armes oder versklavtes Kind, das erfährt, dass es aus einer reichen, mächtigen Familie stammt. In dem Stück »Das Mädchen von Andros« zum Beispiel stellt sich heraus, dass die bettelarme Glycerium Tochter eines reichen Athener Adligen ist. Sie wird als Kind von ihrem Vater getrennt und entdeckt ihre wahre Herkunft erst als Erwachsene. Kein Wunder, dass sich der ehemalige karthagische Sklave Terenz so gerne Geschichten über arme Kinder ausdachte, die plötzlich ihre wahre, glückliche Herkunft entdecken, oder? Und kein Wunder, dass viele Menschen diese Geschichten so gerne auf der Bühne sahen. Sie wurden jahrhundertelang aufgeführt und halfen Generationen von Schülerinnen und Schülern beim Lateinlernen, weil sie so perfekt formuliert waren. Auch heute noch träumen Leute davon, dass sich ihr Leben wie in einem Theaterstück von Terenz entwickelt und sie sich als verlorenes Kind irgendeines Milliardärs oder Königspaars entpuppten. Und deshalb werden die Stücke dieses karthagischen Sklaven immer noch gespielt.